Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 25. Januar 93. Bis jetzt ist, ob ich mich gleich nicht zum Besten befunden habe, doch kein Sturm gekommen, und es sind nun 6 Tage über die Zeit, in der mich der vorjährige Paroxysmus anfiel. Meine Besorgnis war keine Mutlosigkeit, keine bloße hypochondrische Grille. Ich bin sehr zu kataralischen Übeln geneigt, welche der Winter vorzüglich herbeiführt, und meine beiden Entzündungsfieber sind kataralisch gewesen. Gleiche Ursachen bringen gleiche Wirkungen hervor. Ich muss also den Winter ebenso sehr in Rücksicht meiner Brust als den Sommer und Frühling in Rücksicht auf meine Krämpfe fürchten. Ich bin da in eine saubere Alternative gesetzt, und jedes Zeichen im Tierkreis bringt mir ein anderes Leiden mit. Und doch ist das Beste, was ich vernünftig wünschen kann, noch lange so zu bleiben, denn die ganze Veränderung, die ich zu erwarten habe, ist, dass es zum Schlimmern geht. Meine Beschäftigungen halten mich, Gottlob, noch ziemlich aufrecht. Die Untersuchungen über das Schöne, wovon beinahe kein Teil der Ästhetik zu trennen ist, führen mich in ein sehr weites Feld, wo für mich noch ganz fremde Länder liegen. Und doch muss ich mich schlechterdings des Ganzen bemächtigt haben, wenn ich etwas Befriedigendes leisten soll. Die Schwierigkeit, einen Begriff der Schönheit objektiv aufzustellen und ihn aus der Natur der Vernunft völlig a priori zu legitimieren, so dass die Erfahrung ihn zwar durchaus bestätigt, aber dass er diesen Ausspruch der Erfahrung zu seiner Gültigkeit gar nicht nötig hat, diese Schwierigkeit ist fast unübergehbar. Ich habe wirklich eine Deduktion meines Begriffs vom Schönen versucht, aber es ist ohne das Zeugnis der Erfahrung nicht auszukommen. Diese Schwierigkeit bleibt immer, dass man mir meine Erklärung bloß darum zugeben wird, weil man findet, dass sie mit den einzelnen Urteilen des Geschmacks zutrifft und nicht, wie bei einer Erkenntnis aus objektiven Prinzipien doch sein sollte, sein Urteil über das einzelne Schöne in der Erfahrung deswegen richtig findet, weil es mit meiner Erklärung übereinstimmt. Du wirst sagen, dass dies etwas viel gefordert sei, aber solange man es nicht dahin bringt, so wird der Geschmack immer empirisch bleiben, so wie Kant es für unvermeidlich hält. Aber eben von dieser Unvermeidlichkeit des Empirischen, von dieser Unmöglichkeit eines objektiven Prinzips für den Geschmack, kann ich mich noch nicht überzeugen. Es ist interessant zu bemerken, dass meine Theorie eine vierte mögliche Form ist, das Schöne zu erklären. Entweder man erklärt es objektiv oder subjektiv, und zwar entweder sinnlich subjektiv wie Burke und andere oder subjektiv rational wie Kant oder rational objektiv wie Baumgarten, Mendelssohn und die ganze Schar der Vollkommenheitsmänner oder endlich sinnlich objektiv. Ein Terminus, wobei du dir freilich jetzt noch nicht viel wirst denken können, außer wenn du die 3 anderen Formen miteinander vergleichst. Jeder dieser nachgehenden Theorien hat einen Teil der Wahrheit, und der Fehler scheint bloß der zu sein, dass man diesen Teil der Schönheit, der damit übereinstimmt, für die Schönheit selbst genommen hat. Der Burkianer hat gegen den Wolfianer vollkommen recht, dass er die Unmittelbarkeit des Schönen, seine Unabhängigkeit von Begriffen behauptet. Aber er hat Unrecht gegen die Kantianer, dass er es in die bloße Affektibilität der Sinnlichkeit setzt. Der Umstand, dass bei weitem die meisten Schönheiten der Erfahrung, die ihnen in Gedanken schweben, keine völlig freie Schönheiten, sondern logische Wesen sind, die unter dem Begriff eines Zweckes stehen, wie alle Kunstwerke und die meisten Schönheiten der Natur. Dieser Umstand scheint alle, welche die Schönheit in eine anschauliche Vollkommenheit setzen, irre geführt zu haben, denn nun wurde das logisch Gute mit dem Schönen verwechselt. Kant will diesen Knoten dadurch zerhauen, dass er eine pulchritudo vaga und fixa, eine freie und intellektuierte Schönheit annimmt. Und er behauptet etwas sonderbar, dass jede Schönheit, die unter dem Begriffe eines Zweckes stehe, keine reine Schönheit sei, dass also eine Arabeske und was ihr ähnlich ist als Schönheit betrachtet reiner sei als die höchste Schönheit des Menschen. Ich finde, dass seine Bemerkung den großen Nutzen haben kann, das Logische von dem Ästhetischen zu scheiden, aber eigentlich scheint sie mir doch den Begriff der Schönheit völlig zu verfehlen, denn eben darin zeigt sich die Schönheit in ihrem höchsten Glanze, wenn sie die logische Natur ihres Objektes überwindet. Und wie kann sie überwinden, wo kein Widerstand ist? Wie kann sie dem völlig farblosen Stoff ihre Form erteilen? Ich bin wenigstens überzeugt, dass die Schönheit nur die Form einer Form ist und dass das, was man ihren Stoff nennt, schlechterdings ein geformter Stoff sein muss. Die Vollkommenheit ist die Form eines Stoffes, die Schönheit hingegen ist die Form dieser Vollkommenheit, die sich also gegen die Schönheit wie der Stoff zu der Form verhält. Ich habe dir hier allerlei durcheinander geschrieben und vielleicht ziehe ich den Vorhang mehr auf, wenn ich wieder eine schwatzhafte Laune kriege. Es